Das Wort Hautfarben mit einem hellen Beige gleichzusetzen, schafft eine Selbstverständlichkeit für eine Beschreibung der Wirklichkeit, die schlicht falsch ist. Das Wort selbst ist hierbei Ausdruck einer gesellschaftlichen Selbsterzählung, in welcher alles außer Weiß als Abweichung gilt. Es veranschaulicht unsere Wahrnehmungslücke, wie von Lakoff und Boroditsky erforscht. Seine Nutzung reproduziert und verstärkt diese Wahrnehmungslücke wiederum, schließt Menschen aus und wertet sie ab, indem sie durch das Wort schlicht als nicht existent oder nicht zu berücksichtigen etabliert werden. All diese Narrative stecken in diesem unscheinbaren, mit Kompressionsstrümpfen assoziierten Wort Hautfarben. Auf diese Weise kann Sprache nicht nur ausgrenzen, sondern sogar destruktiv sein. Sie hat jedoch auch eine schöpferische Kraft, durch die neue Wirklichkeiten erschaffen werden können. Gotthafter Wortzauber. Wie Ludwig Wittgenstein erkannte, auch Worte sind Taten. Ein verheiratetes Paar gibt sich das Ja-Wort und überschreitet damit eine der wichtigsten Schwellen des Lebens, verändert sich gemeinsam entscheidend. Das Paar erzählt nur dadurch, dass es sich nach der Hochzeit Ehepaar nennen darf, eine existenzielle Geschichte über angestrebte Unverbrüchlichkeit, Loyalität und, wenigstens behauptete, Monogamie. Und ebenso wie das Wort Hautfarben erzählt das Wort Ehe ganze Bände über die Gesellschaft, in welcher das Wort verwendet wird. Der Philosoph John Searle setzte sich mit verschiedenen Formen von Sprechakten auseinander, also damit, wie mit Sprache nicht nur etwas zum Ausdruck gebracht, sondern gehandelt wird. Searle war seinerzeit Schüler des britischen Philosophen John Langshaw Austin, dessen Vorlesungsreihe mit dem aussagekräftigen Titel »How to do things with words« dafür sorgte, dass die Idee von Sprache als Handlung größere Verbreitung fand. Searle unterschied 5 Arten des Sprachhandelns, je nachdem, welchen Zweck das Gesprochene verfolgt, welchen Zustand des Sprechers es zum Ausdruck bringt und welches Verhältnis die Worte zur realen Welt einnehmen. Bei den sogenannten Repräsentativa handelt es sich beispielsweise um Behauptungen und Auffassungen, durch die ein Sprecher einen Sachverhalt darstellt.